Glas zersplittert im Bad. Ich wache auf. Es ist jemand in der Wohnung. Nein, das Geräusch war in meinem Traum. Ich habe von Rio de Janeiro geträumt. Ich lief durch Le Blanc, rannte gegen einen Kinderwagen. Das Neugeborene fiel auf den Asphalt. Die Mutter, paff, verpasste mir eine Ohrfeige. Da war kein Geräusch von zersplitterndem Glas. Ein Mann ist in der Wohnung. Ich habe kein Geräusch geträumt. Ich gehe zur Tür, presse mein Ohr gegen das Holz. Nichts, kein Laut. Es ist niemand in der Wohnung. Ich muss damit aufhören. Angst wovor? Wer sollte schon hier sein? Es ist niemand in der Wohnung. Blödsinn, alles ist verriegelt. Ich öffne die Tür vom Schlafzimmer. Alles in Ordnung, es ist niemand in der Wohnung. Ich mache einen halben Schwenk, das Bad, alles in Ordnung. Gehe ins Schlafzimmer, verrammle die Tür. Drehe mich um und sehe einen Mann neben meinem Bett. Er ist schwarz, hat einen Revolver in der Hand. Er feuert einen Schuss ab, mein Körper sinkt nieder. Er hat nicht getroffen. Das Blut. Verdammte Scheiße, er hat mich doch getroffen. Wo? Noch ein Schuss. Er entriegelt die Tür, flüchtet. Ich werde sterben. Und alles wird genauso sein ohne mich. Ich töte, du stirbst. Von Patricia Melo. Aus dem Brasilianischen von Barbara Mesquita. Ich bin ein pünktlicher Mensch. Seit 25 Jahren arbeite ich in der Kanzlei und nie bin ich auch nur einen einzigen Tag zu spät gekommen. Der Fahrstuhl ist da. Ich steige schnell ein. Und diese hinterhältige, träge, schließende Tür vermasselt mir den Morgen. Ich drücke aufs Erdgeschoss. Und beim Aussteigen berührt eine Hand mich am Ellenbogen. Ich hasse das. Es ist die Frau aus dem 7. Stock. Nie kann ich mich an ihren Namen erinnern. Darf ich Ihnen eine kleine Sekunde Ihrer Zeit stehlen? Rio Branco. Die blöde Kuh weiß nicht, wo die Avenida Rio Branco ist. Sie riecht nach Suppe. Unerträglich. Ich bin spät dran. Ich erkläre ihr den Weg, ohne meinen Ärger zu zeigen. Sie kann nicht folgen. Glotzt mich an, fett wie sie ist. Ganz Fragezeichen. Sie biegen ab, gehen über die Ampel, wenden sich nach rechts und fertig. Scheiße, 5 Minuten. Nichts. Sie kapiert es nicht. Ich verpasse ihr 3 Schüsse mitten in die Stirn. An dieser Stelle werde ich immer wach. Um 2 Uhr, um 3 Uhr 17, um 1 Uhr 36. Dann nehme ich Schlaftabletten. Das ist die einzige Methode, die ich gefunden habe, um diese Albträume zu vermeiden. Seit genau 2 Monaten verfolgen sie mich. Manchmal variiert der Schluss. Ich kann mich erinnern, dass ich sie beim ersten Mal erwürgte und dass sie selbst tot noch diesen idiotischen Gesichtsausdruck hatte. Ein anderes Mal warf ich sie in den Fahrstuhlschacht. Ich weiß nicht, warum das mit mir passiert. Ich bin ein rechtschaffener Mann. Verheiratet, Vater von 2 Kindern, alles normal. Ganz ehrlich, ich glaube, dass Gott dabei ist, mich zu bestrafen. Irgendetwas an meinem Leben ist verkehrt. Islands in the Stream. 0 Uhr 45, 1977, 110 Minuten, Regie Franklin Schaffner. Ich kann nicht schlafen. Meine Angst setzt immer dann ein, wenn Rubau aus dem Haus gegangen ist. Dass Rubau nie mehr zurückkommt oder irgendeine andere Variante des Verlassenseins. Ertrinken oder verbrennen, Verlustangst, Angst vor Gott, vor der Rache Gottes. Tagsüber kann er mich mal und abends will ich, dass es ihn gibt und dass er mich beschützt. Ich verriegele die Türen von Wohnzimmer, Küche, Flur und Bad. Mein Schlafzimmer ist nicht sicher. Ich stelle Möbel auf, um den Wall zu verstärken, der mich vom Rest der Wohnung trennt. Das Telefon direkt neben mir. Ich kann ermordet werden. Vergewaltigt, erstochen, erwürgt. Als wir geheiratet haben, hat er mich immer mitgenommen. Das war ganz am Anfang. Er arbeitet nachts beim 8. Programm. Er schneidet die Sendung Spezialitäten aus dem Ofen. Schneideplatz, 8. Fernsehprogramm. Er? Hast du irgendeinen anderen Cutter gesehen, der sowas macht? Ein Mädchen, hell, grüne Augen, sitzt da. Bedacht, so wenig Platz wie möglich einzunehmen. Sie ist ich. Ich? Ich kann nicht schlafen. Er? Ich verstehe das nicht. Wovor hast du Angst? Rubau sollte mich danach nie wieder mitnehmen. Es sei lächerlich, sagte er. Das war der erste kleine Knoten in unserer Ehe. Alles begann Mitte Februar. Ich hatte es eilig, denn ich sollte vor 8 Uhr in der Kanzlei sein. Genau an jenem Tag hatte meine Frau mein weißes Hemd nicht gebügelt. Ich begreife nicht, warum. Ich musste also ohne Hemd frühstücken. Und das ist nicht gerade etwas, das mir behagt. Ich habe den Fahrstuhl genommen und Donna Celia aus dem 7. Stock getroffen. 50 Jahre pummelig. Und wie geht es Ihnen? Der Wasserschaden, die Tomaten, der Parlamentarismus und was weiß ich noch alles. Sie hat die krankhafte Angewohnheit, einen am Arm festzuhalten, während sie redet. Manche Leute stört das nicht. Ich ertrage es nicht, wenn man mich angrapscht. Sie fragte mich nach einer Straße in der Innenstadt. Ich bin geduldig, erklärte es ihr. Sie verstand nicht, und ich schwöre, dass mir das nichts ausmachte. Ich erklärte es ihr zum zweiten Mal. Sie grinste nur dumpf. Ha, ha, ha, wie war das nochmal? Sie lacht über mich. Sie kennt den Weg, die Hure. Aber sie macht sich wegen des Portiers einen Spaß daraus. Die beiden sind dick befreundet. Zum ersten Mal im Leben verspürte ich den Wunsch, jemanden umzubringen. Messer, Dolche, Revolver, Strychnin, Stricke, Messer. Es hätte staubfeine Wut sein können, die sich beim Gehen verflüchtigt. So etwas habe ich oft. Eine wahnsinnige Wut, eine Lokomotive, die durch meinen Kopf donnert und wieder fort ist, bevor ich auch nur einen Finger hebe. Seit 25 Jahren arbeite ich in der Kanzlei. Ein Gutteil meiner Arbeit besteht darin, auf Verträge, Urkunden und Testamente diesen kleinen Finger zu stempeln, der auf den Platz für die Unterschrift hinweist. An diesem Tag fühlte ich mich komisch. Ich mochte schon an die 500 Fingerlein gestempelt haben. Tump, tump, tump. Sie schienen auf etwas anderes hinzuweisen. Auf den Bahnhof. Die Lokomotive. Wenn das Programm zu Ende ist, bleibe ich am Fenster stehen. Höhe ist eine spezielle Variante meiner Angst. Vielleicht die erträglichste. Ich verbringe viel Zeit am Fenster. Ich sehe meinen Mann in die Garage hineinfahren. Erleichtert drücke ich die Möbel weg, mit denen die Tür verbarrikadiert ist, gehe zum Fahrstuhl. Er fasst mich um die Taille und legt mich auf den Küchentisch. Er setzt mein Geschlecht unter Wodka. Wir trinken. Er sagt Dinge, die ich nicht vergessen werde. Niemals. Wir schlafen in einer konzentrierten Lösung aus Salz, Wodka und Sperma bis 2-3 Uhr nachmittags. 18.45 Uhr. Er küsst mich. Ciao, Liebling. Rubau ist 8 Jahre alt. Er sitzt im Sessel, baumelt mit den Beinen. Seine Füße reichen nicht bis auf die Erde. Seine Mutter erscheint. Sie küsst ihn auf die Stirn und sagt, lass uns gehen, Liebling. Ich gehe noch mal weg, muss noch ein paar Dinge erledigen. Wenn er so redet, dann weiß ich, was los ist. Nicht der Inhalt, der Ton, die Augen. Schmerz. Dr. Ottavio, mein Mann taugt nichts. 2 Ordner, ein Telefon, ein Plastikaschenbecher mit 6 Kippen, ein vollgekritzelter Zettel, am Ringfinger Gold mit einem roten Stein. Er interessiert sich für das, was ich ihm erzähle. Wann haben Sie begonnen, Veränderungen im Verhalten Ihres Mannes zu bemerken? Die Dinge fingen genau in dem Moment an, den Bach hinunterzugehen, als er zu mir sagte, ich gehe noch mal weg, muss noch was erledigen. Das war vor 2 Monaten. Von da an bestanden meine Nachmittage aus Wiederholungen. Ich habe 4-mal The Tall Man angeschaut. USA 1955, 122 Minuten. Er ging jeden Nachmittag weg. Blieb nicht mehr mit mir im Bett, um es mit mir zu treiben, Popcorn zu essen und Stevie Wonder zu hören. Früher tanzte er gerne zu dem Lied You're the Sunshine of My Life. Manchmal sind wir den ganzen Tag im Bett geblieben. 3-4-mal Sex. Ich war vollkommen glücklich. Sex immer nur bei abgeschaltetem Fernsehen. Er hatte es mir verboten. Kettle Drive. USA, 1951, 72 Minuten, Regie Kurt Neumann. Rinder, die über den Bildschirm traben. Ich alleine im Bett. Er ruft an, sagt, dass er nicht mehr zurückkommen wird. Die Zeit sei knapp geworden und so weiter. Rinder. Ab und zu warf ich ein wachsames Auge auf die Spezialitäten aus dem Ofen, um zu sehen, wie sich der Schnitt machte. Er wurde immer mieser. Niagara. Mit Marilyn Monroe, USA, 1953, 89 Minuten. Blondinen haben ein sonderbares Schicksal. Das hat mich das Kino gelehrt. Rubau brachte mir Geschenke. Schauen Sie. Eine goldene Kette, eine hässliche Schnalle, einen Rockergürtel. Eines Tages, Kommissar, kam er in einem neuen T-Shirt nach Hause. Warum? Pech gehabt. Ich ging gerade in die Bank, sie sind dabei, die Fassade zu streichen. Da spritzt mir der Maler mein T-Shirt voll. Blaue Farbe. Ich war stinksauer. Habe ich dieses T-Shirt gekauft. Fand ich besser. Das Wort Pech sagte alles. Er hatte kein Pech, ich hatte welches. Er hat bloß gelogen, ich hab's geschluckt. Stumm. Die Liebe löst sich nicht auf, die Liebe endet. Gerade lief The Spy with a Cold Nose, England 1966. Ich habe den Fernseher ausgeschaltet und angefangen, mich um mein Leben zu kümmern. In meinem Leben gibt es eine exakte Mathematik. Um 22 Uhr gehe ich zu Bett. In jener Nacht konnte ich nicht schlafen. Das kommt bei mir nicht vor. Schlaflosigkeit, ich war erschrocken. Die Lokomotive in meinem Kopf, meine Nerven, die Gleise. Übung Nummer 1, Sonntag. Tump, ich bin im Auto. Tump, dann Celia kommt heraus. Die Arme voll Tomaten. Tump, rot. Die Ampel springt um. Tump, ich gebe Vollgas. Sie bleibt zermalmt am Boden liegen. Die Tomaten auf dem Asphalt. Übung Nummer 2. Ich will nur die Zeitung lesen. Nicht mehr. Bloß die Zeitung lesen. Es klingelt. Ich gehe aufmachen. Es ist Donna Celia mit Eis. Sie versucht hereinzukommen, indem sie mich drängelt. Ich hasse es, wenn man mich drängelt. Ich drücke sie mit aller Kraft gegen die Tür. Bei der Totenwache sagt der Arzt, ich hätte Donna Celia die Schambeinfuge und das Kreuzbein gebrochen. Geschieht ihr ganz recht. Übung Nummer 3. Ratte. Speicheltröpfchen. Sie braucht nur ein stimmhaftes R auszusprechen und ein Strahl sprudelt hervor. Noch ein Tropfen an den Hals. Ich wische ihn mit dem Hemdkragen ab. Radio, Rauschen, rational, ratsam. Der letzte landet auf meinen Lippen. 130 Arten Bakterien. Ich reiße ihr mit den Händen die Eingeweide heraus. Ich erinnere mich nicht mehr an die anderen Übungen, aber sie waren vom gleichen Kaliber. Der Kommissar ist einer von diesen Typen, die ich nicht ausstehen kann. Aufgedunsen von Essen und Blähungen. Worauf wollen Sie hinaus? Es ist alles sehr wirr, Kommissar. Ich möchte alles aufklären. Ich will der Polizei helfen. Mögen Sie Wiederholungen? Rubau ist 8 Jahre alt. Er sitzt im Sessel, seine Füße reichen nicht bis auf die Erde. Die Mutter erscheint. Hinter ihr ein Mann mit bloßem Oberkörper, barfuß. Rubaus Augen schauen unverwandt zur Mutter. Sie küsst ihn auf die Stirn und sagt, lass uns gehen, Liebling. Rubau hat nie von ihm gesprochen, von dem Mann mit bloßem Oberkörper. Aber Helena hat es mir erzählt. Helena hat mir auch erzählt, dass es nicht stimmte. Rubau ging nicht jeden Tag seinen Vater besuchen. Er war im vergangenen Monat dort, Geld abgeben. Der Vater will nichts mit Rubau zu tun haben. Seit langer Zeit nicht. Es war gelogen. Wer ist Helena? Helena ist die Frau, die sich um Rubaus Vater kümmert. Und? Worauf wollen Sie nun hinaus? Eines Tages fand ich einen Damenschuh im Auto. Unter dem Sitz. In dieser Nacht sehe ich den Film The Duelists. England 1977, Regie Ridley Scott. Ich hasse Keith Carradine. Das Telefon läutete. Ich dachte, es wäre Rubau. Es wurde aufgelegt. Das Gleiche passierte noch 3-mal. Sie haben mich gefragt, wann ich angefangen habe, Veränderungen im Verhalten meines Mannes zu bemerken. Ich antworte ihnen. Das häufige Weggehen, die Lüge, das T-Shirt, der Schuh und nur die Telefonanrufe. Sind das keine Veränderungen? Es sind Zeichen. Er blieb derselbe, könnte ich sagen. Liebevoll, Geschenke. Aber es gab bereits Zeichen, Hinweise. Die Geschenke. Der Kommissar ist bläulich-grau, ist unschlüssig, weiß nicht, ob er meinen Worten glaubt. Er denkt, ich sei noch so eine Irre, die hier aufkreuzt. Er zündet sich eine Zigarette an. Wissen Sie, was Sie da gerade sagen? Ich weiß es genau. Hören Sie. Ciao, Liebling. Er küsst mich und geht. Der Kuss hat bereits eine andere Qualität, ist vom Fließband. Unser Sex ist bereits ebenfalls in das Industriezeitalter eingetreten. Ciao, Liebling. Genauso fabrikmäßig. Ich fahre ihm hinterher und denke, dass auch dies das Verhalten einer Ehefrau vom Fließband ist. Er parkte den Wagen in der Alameda Santos, betrat ein Restaurant, übelste Wahl, setzte sich an den hintersten Tisch neben eine Blondine. Sie war entzückend. Ihre eine Hand war mit einem goldenen Halsband beschäftigt. Die andere liebkoste er, küsste sie. Mehrere Male. Nach dem Essen fuhr ich der Frau hinterher. Sie hielt vor einem Haus in Pinheiros. Der Portier rückte nach Bestechung ihre Daten heraus. Leila, 30 Jahre, Bankangestellte ledig. Ich bin 22, Kommissar. Das ist nicht wichtig, aber ich bin 22. Und sie ist 30 Jahre alt. Ich fahre zurück nach Hause und verriegele die Türen, die Fenster, alles. Schalte den Fernseher ein. Antonietta, Regie Carlos Saurer. 2 oder 3 Tage später beschloss ich, mit Leila, der Geliebten, zu reden. Wie Virginia Madsen in diesem Film. The Hotspot, USA 1990, Regie Dennis Hopper. Diese Amerikanerinnen sind gefühlsundurchlässig. Sie kauen die ganze Zeit Kaugummi, laufen in hochhackigen Schuhen herum und sagen zu ihren Nebenbuhlerinnen, »Hey girl, get out of my way.« Leila öffnet die Tür. Sie ist gerade aufgestanden. Ja, bitte? Ich bin die Frau von Rubau. Sie vergeuden Ihre Zeit, er ist nicht hier. Sie finden also, dass ich meine Zeit vergeude? Ja. Um die Wahrheit zu sagen, weiß ich nicht mal, wer Rubau ist. Sie bekommt den ersten Schuss verpasst, als sie das Wort Wahrheit ausspricht. An den zweiten kann ich mich nicht mehr erinnern. Dann den dritten, vierten, fünften. Sie zuckt und stirbt. Ich werde genau erzählen, wie es war. Leilas Haus, Außenaufnahme bei Tag. Haben Sie nichts davon gehört? Sie ist vor 2 Tagen gestorben. Sie wurde ermordet, missbraucht und alles. Man hat sie nackt auf einem Grundstück hier in der Nähe gefunden, ohne Kleidung, verstümmelt. Leila wurde ermordet. Ich kam nach Hause und Rubau war da und sah fern. Diese Reportagen, Katastrophen, Feuersbrünste, Unfälle, Erdbeben, Kriege, Sondersendungen. Sie hat ihren 3-jährigen Sohn verloren, sie haben ihr Haus verloren, er hat die Frau verloren, alles ist verbrannt. Er hat alles verloren, beide Beine. Gestorben, verbrannt, versunken, explodiert, das Ende der Welt. Und der Reporter fragt, wie fühlen Sie sich jetzt? Was ist los? Du bist so komisch. Er zog mich aufs Bett, wollte Sex vom Fließband. Was hast du? Ich hatte Lust, ihm zu erzählen, dass Leila tot war. Aber er zog mich aus, presste meine Handgelenke aufs Bett und küsste mich. Explodiert, verbrannt, versunken, gestorben. Bei der Arbeit sind die anderen dazu übergegangen, mich zu bespitzeln. 30 Tische, die mich anglotzen, weil ich 5 Minuten zu spät komme. Es waren 25 Jahre, 127 Tage und 12 Stunden Pünktlichkeit. Tump, tump, tump. Die Fingerlein zeigen auf mein Gesicht. An alledem ist Celia schuld. Ich war ein ganz normaler Mann, ich hatte keine Bilder. Nach der ersten Woche wurde mein Leben unerträglich. Lokomotive. Es ging so weit, dass ich 80 Stunden ohne Schlaf verbrachte. Züge, Gleise. Ich wollte aufhören, aber ich hatte die Kontrolle über meine Gedanken verloren. Lokomotive. Schwerter. Sie hat mein Leben zerstört. Der Arzt verschrieb mir Schlafmittel. Einen angstlösenden Wirkstoff. Laxotan, Dalmadorm, Valium, Transxylen. Vor allem Lorax. Doch nach einer Weile kamen die Träume wieder. Celia schwimmt von rechts nach links quer durch meinen Traum. Ich halte ihren Kopf unter Wasser fest. Sie schlägt mit den Füßen, bis sie die Kräfte verlassen. Ihre Leiche treibt die ganze Nacht weiter durch meinen Traum. Celia. Schusswunden. Schnitte. Dolch. Verbrennungen. Misshandlungen. Messer. Erwürgen. Eines Nachts konnte ich diesem Druck nicht mehr standhalten. Ich nahm alle 45 Schlaftabletten auf einmal. Ich wachte im Krankenhaus auf. Meine Frau hielt mir die Hand. Niemand kann sich vorstellen, was es heißt, sterben zu wollen und gerettet in einem Krankenhausbett zu erwachen. Messer, Messer, Messer, Messer. Ich sprach nie wieder ein Wort mit meiner Frau. Ich verfiel in tiefe Depressionen. Ich beschloss, meinen Kater umzubringen, um nach Belieben weinen zu können. Ich habe Vico aus dem 15. Stock geworfen und Rubau gesagt, er sei heruntergefallen. Ich hatte einen Grund zu weinen und Rubau ließ mich nach Herzenslust leiden, ohne Fragen zu stellen, ohne komisch zu gucken. An demselben Tag, an dem ich Vico umbrachte, Herr Kommissar, hat mein Mann mir dieses goldene Halsband geschenkt. 5 Easy Pieces. USA 1970, 98 Minuten, Regie Bob Raffleson. Jack Nicholson und Karen Black unglücklich verheiratet. 4 Uhr morgens. Ich im Bett liegend, Rubau kommt, umarmt mich und zeigt mir das goldene Halsband. Sieh mal, was ich auf der Erde gefunden habe. Ich habe es dir mitgebracht. Schauen Sie sich das goldene Halsband an. Sehen Sie? Es ist das von Leila, das sie an dem Tag trug, als ich Rubau hinterhergefahren bin. Er hat mir Leilas Halsband geschenkt. Ein sperrangelweit geöffnetes Fenster, ein olivgrünes Nappa-Ledersofa. Celia blättert in einer Zeitschrift. Ich halte ihr den Revolver in den Nacken und drücke auf den Abzug. Das frische Gehirn kullert auf den Teppich. Blut sprudelt aus ihrem Kopf. Ich empfand keinen Schwindel, Angst oder Ekel. Es hat mir gefallen. Ich bin ein Mörder. Ich habe begriffen, dass mein Bedürfnis zu töten eine Mission zur emotionalen Befreiung ist. Seit jenem Tag im Krankenhaus hat sich mein Leben sehr verändert. Tagsüber gelingt es mir bereits, 3-4 Stunden zu schlafen. Deshalb habe ich aufgehört, regelmäßig zu arbeiten. Es heißt, dass ich entlassen werden soll. Das macht mir nichts. Ich gehe nicht gern aus dem Haus. Wer ein Telefon und einen Fernseher hat, braucht nicht hinauszugehen. 30 Menschen werden täglich ermordet. Alle 20 Minuten 10 Autos geklaut. Dazu Hundebisse, illegaler Waffenbesitz, Kuppelei, Bestechung, Trunkenheit, Selbstmorde, Landstreicherei, Bettelei und noch verschiedenes andere. Die Wirklichkeit ist eine einzige Scheiße. Aber ich musste herausfinden, was mit Rubau los war. Rubau ist 8 Jahre alt. Seine Füße reichen nicht bis auf die Erde. Er baumelt mit den Beinen. Normalerweise hört er Gelächter, Seufzer, Gedichte. Heute nicht. Schreie, halt den Mund. Das trockene Geräusch einer Ohrfeige. Die Mutter erscheint. Ihre beiden Hände ordnen das Haar. Hinter ihr ist ein Mann mit bloßem Oberkörper. Barfüßig, Wolf, Zähne. Er versucht, sie festzuhalten. Rubauer weint. Sie küsst ihn auf die Stirn und sagt, lass uns gehen, Liebling. Mir gefällt unser Leben, was wir so vorhaben, unser Sex. Warum gehst du nicht mal ins Kino oder besuchst deine Freundin? Gehst aus. Plein Soleil, Frankreich, Italien, 1960. 15.30 Uhr. Das Telefon klingelt. Rubau nimmt ab, spricht leise, damit ich nichts verstehe. Er legt den Hörer auf die Gabel und sagt, dass er früher zum Sender gehe. Es war 15.30 Uhr, Dr. Ottavio. Die Fließband-Ehefrau folgte ihrem Mann bis zur Rua Clelia nach Lapa. Der Verratsmalocher parkte seinen Wagen in der Nähe vom Kulturzentrum Sesc Pompeia und wartete. Es vergingen 10 Minuten. Eine Mulattin näherte sich, stieg ins Auto. Wer ist die Mulattin? Ich will Fakten. Was hat es mit dem Halsband zu tun? Und mit Leila? Dem Kommissar reißt langsam die Geduld. Ich sehe ihm gerade ins Gesicht. Bin ernst, bei klarem Verstand. Ich weiß, was ich sage. Kommissar, mein Mann ist ein Mörder. Mein Mann ist der Würger von Lapa. Meine Frau ist mit den Kindern an einem Sonntag fortgegangen. Nach unserer Hochzeit war das der glücklichste Tag meines Lebens. Die Wohnung riecht nicht mehr nach Zwiebeln. Der Vorleger im Bad liegt nicht mehr in unordentlichen Falten herum. Die Zahnpastatube ist immer verschlossen. Keine Krampfadern. Das sind Kleinigkeiten, aber es lebt sich besser so. Allein konnte ich mich besser meiner Mission widmen. Das Erste, was ich tat, war, dem Portier den Schlüssel von Celias Wohnung zu stehlen. Ich fertigte eine Kopie an und besuchte sie von nun an. Rosa Duschhaube mit schmutzigem Spitzenbesatz. Sandaletten mit C-Schlaufe und hohem Absatz. Häkeldecke aus Milchtüten. Schlüpfer in der Dusche. Dosenpfirsiche. Stofflatschen. Reihe Die Denker. Platon. Gesplitterte Nägel. Dreckige Teller mit Bohnenresten. Feuchte Handtücher. Dinge, die ich wirklich hasse. Sie hat es verdient zu sterben. In einem Buch über Rechtsmedizin stieß ich auf eine gute Methode, um Celia umzubringen. Das plötzliche Eindringen von Wasser in die Nasenhöhlen greift das Nervensystem so an, dass sofortige Bewusstlosigkeit eintritt. Man packt das Opfer bei den Füßen und es bleibt schlicht mit dem Kopf unter Wasser. Tod ohne Gewalt, ohne Spuren. Allerdings war da ein unangenehmes Problem. Wie sollte ich sie nackt in die Badewanne bekommen? Ohne Gewalt. Die einzige Möglichkeit war, dass ich mich in einen amourösen Eroberungsfeldzug stürzte. Spucke. Weiße Sandaletten. Die Vorstellung löste in mir Beklemmungen aus. White Line Fever, USA 1975, mit Lou Diamond und Rosanna De Soto. Wir unterbrechen unser Programm für eine Sondersendung. Soeben hat die Polizei den Leichnam von Conceição Fonseca dos Santos gefunden, die seit gestern Nachmittag vermisst wurde. Conceição hatte gegen 15.30 Uhr ihre Arbeit verlassen und war nicht nach Hause zurückgekehrt. Polizeiangaben zufolge wurde Conceição mit einzigartiger Brutalität vergewaltigt und erwürgt. Der Mörder hat dem Opfer die linke Brust abgerissen. Verstehen Sie nicht, Dr. Ottavio? Es ist die Mulattin, die ich zu Rubao ins Auto steigen sah. Meine Wohnung ist verrammelt. Türen, Fenster, Vorhängeschlösser, Riegel, Vorlegestangen, Querriegel. Ich bin in meinem Schlafzimmer, liege auf dem Bett. Rubao liegt neben mir, sieht fern. Ich bin mit dem Mörder in meinem Schlafzimmer eingesperrt. Er isst Popcorn wie immer, blinzelt wie immer, schaut zum Fernseher wie immer. Ich bin nicht erschrocken, ich bin nicht enttäuscht, ich habe keine Angst. Ich bin eifersüchtig. Eifersucht, Kommissar, ist schlimmer als Angst. Schlimmer als Überfall, Entführung, Vergewaltigung und Doppelmord. Donna Celia, seit längerer Zeit spiele ich mit dem Gedanken, sie auf einen Café zu mir nach Hause einzuladen. Doch ich fürchte, ihnen zu nahe zu treten. Wie Sie wissen, bin ich alleinstehend. Ich weiß nicht, ob ich anmaßend bin, aber ich glaube, ihre Einsamkeit zu verstehen. Ich denke, wir könnten Freunde sein. Morgen um 15 Uhr werde ich sie erwarten. Herzlichst, ich habe die Nacht verbracht, ohne ein Auge zuzutun. 15 Uhr, 15 Uhr 5, 15 Uhr 6, 15 Uhr 7, 15 Uhr 8. Sie kommt nicht. 15 Uhr 9, es klingelt. Ich lächelte zufrieden, als ich den Türriegel zurückschob. Ich stand Auge in Auge meiner Frau und den Kindern gegenüber. Ich bat sie herein, es klingelte erneut, Donna Celia. Sie trug ein eng anliegendes, rosafarbenes Kleid, das nachdrücklich ihre Rettungsringe und Polster betonte. An den Füßen Sandaletten mit Zehschlaufe, Lachsfarben, lackierte Nägel. Sie drückte die winzige Tasche an den Körper, völlig nervös und reizlos. Wie nett, kommen Sie doch herein, bla bla. Sie kennen sich, meine Kinder, bla bla. Celia ist gegangen, als das Unbehagen seinen Höhepunkt erreichte. Gefolgt von meiner Frau und den Kindern. Ich blieb zurück. Dieses irrsinnige Bedürfnis zu töten. Der Lapperwürger gruselt sich vor Ameisen und Mottenpulver. Er liebt Blumen, der Würger. Wenn Rubao mich umarmte, musste ich an diese Dinge denken, um ruhig zu bleiben. Er liebt Blumen. Hat er Ihnen noch einen anderen Gegenstand geschenkt? Rubao ist ein Psychopath. Die Tatsache als solche hat mich nicht erschreckt. Aber der furchtbare und schmerzliche Zufall, der sie zutage gefördert hat, verstörte mich vollkommen. Die Wahrheit ist, dass ich schon immer etwas für Psychopathen übrig gehabt habe. Lange bevor ich Rubao kennenlernte. Immer bin ich zusammengezuckt. Immer habe ich mich gehütet. Immer habe ich Nachmittage damit verbracht, mir ihre Fotos in der Zeitung anzuschauen. Immerzu habe ich mich mit den erwürgten Frauen beschäftigt. Immer habe ich gern makabre Geschichten gehört. Und ich habe Rubao geheiratet. Der Wille zu töten ist organisch. Angeboren, Herr Kommissar. Wissen Sie nicht? Das Gehirn eines Psychopathen ist mathematisch gesehen identisch mit dem eines Epileptikers. Verhaltenspathologie? Erwürgen, erstechen, verstümmeln, zerstückeln, ersticken, vergewaltigen und abmurksen. Was hat er Ihnen erzählt? Ich habe 18 Bücher über Psychiatrie gekauft. Habe angefangen, Irrenhäuser, Oligophreniker und Psychiater zu besuchen. Dieses unerklärliche Bedürfnis von mir zu bluten. Diese Stelle da an Ihrem Arm, war er das? In Brasilien verdient ein Verbrechen nur dann Aufmerksamkeit, wenn es ein Kunstwerk ist. Wir lieben die Kannibalen, die Perversen, die Hypergewalttätigen, die Wissenschaftler. Wir lieben die Besten. Deshalb lieben alle Rubau, den Würger, das Monster von Lapa. Die Presse, die Polizei, das Publikum, die Masse, die Frauen, die Schlagzeilen. Weshalb haben Sie sich erst jetzt entschlossen, mich aufzusuchen? In jener Woche habe ich mitgezählt. 13 Berichte in der Zeitung, 7 Reportagen im Fernsehen und 2-mal auf der Titelseite von Zeitschriften. Wer ist der Lapa-Bürger? Sie mögen meinen Mann, weil mein Mann den Frauen die linke Brust abreißt. Kommissar, hören Sie auf, mir Fragen zu stellen. Respektieren Sie meine Verzweiflung. Indem sie an jenem Tag in meine Wohnung gekommen ist, hat sie unter Beweis gestellt, dass sie mein Opfer sein wollte. Das ist in der Tat wichtig. Sie wollte mein Opfer sein. 2 Tage später traf ich Celia im Fahrstuhl. Messer. Ich war furchtbar schlecht gelaunt. Wie geht es Ihnen? Alles in Ordnung? An diesem Tag neulich? Lassen Sie mich in Ruhe, sagte ich. Sie stieg erschrocken aus dem Fahrstuhl. Jeder Mann ist ein gemeiner Schuft. Jede Frau eine dumme Kuh. Das ist die Menschheit. 1 Woche lang habe ich einen Strauß Rosen bei ihr abgeben lassen, mit wechselnden Botschaften. Celia, ich bin traurig. Celia, einfach nur Celia. Das ist, was zählt. Celia, nichts als Blumen. Celia, ein ganz besonderer Name. Celia, Einsamkeit. Völlig ohne jeden Zusammenhang. Die fehlende Logik ist das Geheimnis beim Liebesfeldzug. Zusammenhanglosigkeit kann die Illusion von Romantik erzeugen. Am 7. Tag dann habe ich die Blumen persönlich abgegeben. Wir sitzen im Wohnzimmer. Sie sagt, sie habe gerade einen Kuchen gebacken, nach Großmutters Rezept. Ob ich ein Stückchen wolle? Ich nehme an. Sie strahlt. Endlich hatte sie einen Idioten gefunden, der ihren Kuchen aß. Wir schlossen einen Pakt. Ich wollte töten, sie wollte sterben. So begann unsere Romanze. Messer. Verabredungen, Treffen, romantische Spielchen. Meine Lust, Celia zu ermorden, wird von Mal zu Mal größer. Santusch. Ein Ausflug ans Meer. Ich schlug vor, zu baden. Wir könnten uns ja im Wagen umziehen. Sie hatte ihren Badeanzug vergessen. Unterdrückter Lachkoller. Sie will nicht, dass ich ihre Beine sehe. Zellulitis. Bauch, schlaffe Brüste. Dehnungsstreifen. Sie bleibt im Sand sitzen, wie eine Burg, während ich schwimme. Auf der Rückfahrt schweige ich. Radikal. Kurven, Landstraße. Ich schaue sie nicht mal an. Celia leidet. Blutet. Stricke. Fängt an zu weinen. Will, dass ich sie tröste. Ich. Der Killer. Das war unsere Marschroute. Ich würde sie töten, sie würde sterben. Sie starb gern, ich mordete gern. Conceição war seit 10 Tagen tot, als Rubau einen weiteren Koller hatte. Er trifft um 2 Uhr in der Bar ein. Ich höre Schritte, Lärm, Geräusche von einem Stuhl, der gezogen wird. Das Miniaturmikrofon schleudert mir eine primitive Liebesszene ins Ohr. Sein Haar. Ich liebe es. Ein ultrasensibles Richtmikrofon. Ein Schrott von einem ultrasensiblen Richtmikrofon. Ich habe angerufen, weil du hast dich den ganzen Tag nicht. Ich wusste ja nicht, was los ist. 4 Uhr früh. in der Nähe des Viaduktes Faria Machado. Ich hatte noch nie zuvor das Geräusch gehört, wenn eine Frau erwürgt wird. Rubau öffnete die Beifahrertür. Mit beiden Füßen stieß er die Leiche aus dem Auto, fuhr los und verschwand in Richtung Avenida Rio Branco. Ich stieg aus dem Wagen und ging auf die Leiche zu. Sie mochte mein Alter haben. Ihre Füße und Hände waren gefesselt. Und nun funktionierte das Richtmikrofon einwandfrei. Days of wine and roses. Die linke Brust war abgetrennt worden. I've been running away like a child plays. Schwerwiegende Verletzungen an Vagina und Anus. Through the metal and to other closing doors. Aufgeschlitzter Bauch. Blaue Verfärbungen im oberen Brustbereich. A door mark nevermore. Blutergüsse. Einschnitt rings um den Hals. That wasn't there before. Ich weiß gar nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Es ist 4.40 Uhr. Im Fernsehen The Collector, USA, 1965, Regie William Wyler. Rubau kommt gerade heim. The lonely, the night closes. Warum hast du so lange gebraucht, Rubau? Weil ich einen super geilen Schnitt hingelegt habe. Warum ziehst du so ein Gesicht? Warum ist dein T-Shirt nass, Rubau? Weil Kaffee draufgekleckert ist. Ich musste es waschen. Schau, was ich für dich gekauft habe. Er schiebt mir auf den Ringfinger einen goldenen Reif. Blauer Stein. Wine and Roses. Aus und vorbei mit den Tagen von Wine and Roses. Nummer 1. Ich halte ihren Kopf unter Wasser. Sie schluckt Wasser. Versucht hochzukommen, schlägt mit den Füßen, den Armen, die Nägel versuchen, meinen Hals zu packen. Sie ähnelt einem rachedürstenden Mörderhai. Aber ich bin der Jäger. Ich siege. Nummer 2. Celia, ich möchte dir etwas sagen. Ich bin in Sachen Sex ein komischer Typ. Ich kann nur in der Badewanne. Sex ist für mich Wasser. Lass uns im Walzerschritt zur Badewanne tanzen. Celia wirbelt glücklich herum. Sie wird ihre Unschuld verlieren. Wir beide, zwei verliebte Fischlein. In der Wanne ist sehr viel Wasser. Celia ist korpulent. Das Wasser läuft über und meine Socken werden nass. Elende, fette Kuh. Nimm die Arme hinein, Celia. Ich massiere dir die Füße. Magst du das? Ein rasches Zerren an Celias Füßen nach oben. Ergebnis? Funktionseinstellung des Bewusstseins. Unvorhergesehener Tod durch Ertrinken. Nach unserem Sandtuschausflug ist Celia verschwunden. Vielleicht war ich ein bisschen zu weit gegangen, aber das machte nichts. Es war der Moment gekommen, sie zu töten. In meinem Leben gibt es eine exakte Mathematik. Ich würde zur Bank gehen, mit meiner Mutter zu Mittag essen, die Kinder besuchen und dann würde ich Celia umbringen. Da Celia bis zur Mittagszeit nicht aufgetaucht war, habe ich an ihre Wohnungstür geklingelt. Nichts. Ich habe 1000 Mal geklingelt. 17 Uhr. Nichts. Ich beschäftige mich mit Warten. Ich habe entschieden, egal um welche Uhrzeit sie zurückkommt, Celia wird an diesem Tag sterben. Um 2 Uhr morgens ging ich in ihr Apartment und ich wühlte alles. Es fehlten ein rosa Kleid und ein braunes, ein paar schwarze Sandaletten mit C-Schlaufe, eine winzige Tasche, 2 Hosen und ein Reisekoffer. Warten. Ich fühle mich dabei wie eine Schwuchtel. Jämmerlich. Nach der ersten Woche ohne Celia fing ich an, unter nächtlichen Angstattacken zu leiden. Ich träumte, wie sie in einem Krankenhausbett mit dem Tod rang. 2. Woche. Ich habe einen Löwen in mir. Einen inwendigen Löwen. Ich koche in Kaltwasser. Ich bin überreizt. Ich trinke den ganzen Tag lang Kaffee. Ich dürste innerlich. Rauch. Oase in meinem Inneren. Am Dienstag bekam ich ein Telegramm. Familiäre Probleme. Stopp. Komme nächste Woche zurück. Stopp. Entschuldige Nicht-Benachrichtigung. Stopp. Celia, stopp. Ich bin den ganzen Tag mit dem Telegramm in der Tasche umhergelaufen. Komm zurück, Celia. Ich warte auf dich. Celia, meine Liebste, hat mir ein Telegramm geschickt. Komme nächste Woche zurück. Stopp. The Witness, USA, mit Harrison Ford und unbekannter Besetzung. Seit 2 Monaten guckt der Kommissar blöde aus der Wäsche. Sagt, wir tun unser Möglichstes, wir haben dies und jenes erreicht. Und die Wahrheit ist, dass er überhaupt nichts erreicht hat. Ich habe alles erledigt. Ich habe die Ermittlungen in diesem beschissenen Fall geführt. Ich habe den Mörder aufgespürt. Und ich hatte das geringste Interesse daran, denn der Mörder war mein Mann, Sie inkompetenter Heini. Reden Sie bitte weiter. Rubau ist 8 Jahre alt. Die Mutter erscheint, Spiegel und Lippenstift. Hinter ihr ist ein Wolf, Zähne, Luder. Die groben Hände legen sich um den Hals der Frau. Wissen Sie, wer er ist, der Mann? Wolf? Zähne? Kommissar? Der Liebhaber von Rubaus hübscher Mutter. In jeder Familie gibt es einen schwachmatischen Psychotiker, vollgepfropft mit guten Ideen und arm an Saft und Kraft. Der Wolf war so einer. Der Wolf war der Bruder von Rubaus Vater. Rubaus Vater war derjenige, der den Wolf aushielt. Hör zu, Mädchen. Ich bin es leid, hier durchgeknallte Typen zu empfangen, die erzählen, sie hätten diesen oder jenen umgebracht. Ich befasse mich nicht mit Hypothesen oder Annahmen. Wir von der Mordkommission befassen uns mit Tatsachen. Wo bleiben die Tatsachen? Merkwürdig. Diese Wärmebildung. Die Temperatur ist niedrig. 6 Grad, verkündet das Radio. Ich zittere. Celia deckt mich zu und küsst mich auf die Stirn. Straftaten begehen. Die Berührung dieses Flechtenmundes auf meinem Gesicht hat meine Pläne geändert. Der Ablauf des Verbrechens sollte ein anderer sein. Ich brauchte Blut, Gewalt. Dieser Kuss ernüchterte mich. Ich verwandelte mich in einen gewöhnlichen Mörder. Ich stehe auf, gehe in die Küche. Der Arzt, sagt sie. Sie sagt viele Dinge. Ich höre nur, der Arzt. Unbemerkt nehme ich mir ein Messer und kehre folgsam zurück. Lege mich hin. Der Prinz der Finsternis. Als sie mich zudeckt, gehe ich zum Angriff über. Es waren 19 Messerstiche. Celia ist ohne einen Schrei gestorben. Und wenn sie geschrien hätte, hätte Gott nichts gehört. Nachdem meine Euphorie verklungen war, wurde mir natürlich bewusst, was geschehen war. Ich hatte alles auf den Müll geworfen, meine Pläne, mein wundervolles Vorhaben, Celia in der Badewanne zu ertränken. Ein perfektes Verbrechen. Und das für 19 Messerstiche. Eine Dummheit. Und dennoch muss ich gestehen, es hat mir gefallen. Celias Leichnam ist wuchtig. Es ist schwer, ihn in die Küche zu schleifen. Es ist nicht einfach, die Leiche zu zerlegen. Ich habe 4 Sorten Messer verwendet. Eines davon war ein spezielles mit einer Säge für die Knochen und Gelenke. Ich trenne den Kopf ab und die Beine. Schwierige Angelegenheit. Ich wollte auch die Arme abhacken, aber mir grauste zu sehr vor diesen dicken, toten Händen mit den lackierten Fingernägeln. Ich habe den Kopf und die Beine in eine Kiste gepackt, in der meine Ex-Frau den Weihnachtsschmuck aufbewahrt. Celias Rumpf verschwand in einem schwarzen Müllsack. Ich schnürte ein tadelloses Paket, verstaute alles im Auto. Niemand sah mich. Es war schon nach Mitternacht. Tags darauf fuhr ich nach Piriguaba, einem einsamen Strand, 100 Kilometer entfernt von Ubatuba. Ich nehme die Kiste mit Celias Kopf und Beinen, bespritze alles mit Alkohol und stecke es in Brand. Für den nächsten Tag miete ich ein Boot, dann gehe ich in eine freundliche, billige Herberge. Ich dachte, dass ich kein Auge zutun würde, aber mein Schlaf war bestens. Im Morgengrauen erwachte ich, noch vor den Fischern, und fuhr die Überreste von Celia mit mir nehmend aufs Meer hinaus. Als der Tag anbrach, war ich schon sehr weit von der Küste entfernt. Ich habe das Paket ins Wasser geworfen. Ich angelte den ganzen Tag und kehrte am späten Nachmittag ins Dorf zurück. Das Boot trägt mich in der Horizontalen. Ich bin verwirrt, erschöpft. Plötzliches Hecheln. Ein Schwächegefühl. So, als ob mein Inneres allmählich verzehrt wird. Bewegungslosigkeit. Meine Brust schmerzt. Hell. Weiß. Eisen. Ich öffne die Augen und stelle fest, dass ich mich in einem Krankenhaus befinde. Sie hält meine Hände. Tropf in der Vene. Rubau, 8, baumelt. Mutter, Luder. Hinter ihr ist ein Wolf, Zähne. Liebhaber, Luder, Kampf. Hände legen sich um den Hals der hübschen Frau. Lippenstift. Sie leidet, sie wird sterben. Der Revolver in der Schublade. Rubau nimmt den Revolver. 8 Schüsse, 5 in den Wolf. Onkel, Blut. 3 Kugeln ins Herz der Mutter. Rubau hört auf zu weinen. Ruft seinen Vater an. Das sind Tatsachen. Was meinen Sie, Herr Kommissar? Ich meine gar nichts. Kindheit, Impulse, Träume, Unterbewusstsein. Das ist alles Quatsch. Wirklichkeit. Beschissenes, reales Leben. Das ist es, womit ich arbeite. All das sind Tatsachen. Und es gibt etwas Entsetzliches, das alle meine Anschuldigungen bestätigt. Fragen Sie Rubaus Vater, der mit Krebs im letzten Stadium im portugiesischen Krankenhaus liegt. Fragen Sie ihn, warum er nichts mehr von seinem Sohn wissen will. Warum er 5 Jahre im Gefängnis saß, wegen Totschlags an Frau und Bruder. Celia hat mir erzählt, was passiert ist. 3 Tage vorher war sie von der Reise zurückgekommen. Gegensprechanlage, Klingel, Telefon, ich reagierte nie. Der Portier teilte mit, dass ich zu Hause sei, meine Tür wurde aufgebrochen und man fand mich bewusstlos. 41 Fieber. Sie brachten mich ins Krankenhaus, doppelseitige Lungenentzündung. Doppelt. On the rocks. Ich bin mager, bleich, habe Augenringe. Celia ist dick, rot, gesund. Umgekehrter Lebensfluss. Ich sterbe, sie tötet. Ich und Celia waren Doppeldrüsen. Wenn die eine aufhörte zu funktionieren, arbeitete die andere mit doppelter Kraft. Celia, wie sie durch das Zimmer geht und sich um mich kümmert, mich wäscht, mich umzieht, mir die Temperatur misst, mir die Medizin verabreicht, das Mittagessen, das Abendessen, mir Zeitschriften bringt, den Fernseher anschaltet, die Kissen richtet. Alles. Nie habe ich Danke gesagt. Für gar nichts. So viel sie auch getan hat. Ich empfinde keine Dankbarkeit. Es war ihre Pflicht. Celia hat das nicht aus Selbstlosigkeit getan. Sie hatte klare Interessen. Sie hat mich gerettet, damit ich sie töten kann. Sie brauchte mich. Der Pakt. Der Kommissar macht ein komisches Gesicht. Er bittet mich, kurz zu warten. Ruft 2 Fahnder von nebenan herein. Sie unterhalten sich, schauen zu mir, gehen hinaus. Der Kommissar kommt alleine zurück. Es wäre mir lieb, wenn Sie sachlich sein könnten. Ich werde sachlich sein. Das Bild von der Mutter, die gewürgt wird, erklärt alles. Ich habe zu Rubau gesagt, dass es aus sei mit unserer Ehe. Er sah mich ohne Traurigkeit an. Ich bin wieder bei meiner Mutter eingezogen. Die Zeitungen waren mein einziger Kontakt zu Rubau. Sie schrieben ununterbrochen über das letzte Verbrechen des Lapa-Würgers. Er tötet Frauen, raubt ihnen irgendetwas Brauchbares und schenkt es mir. Er hat mir sogar Haschisch zum Probieren gegeben. Der Kommissar sagt nichts, aber ich kann jedes Wort aus seinen Wurstfingern herauskriechen hören. Dem Ringfinger, den ein korrupten Ring ziert, wie alle Korrupten ihn tragen. Seine stinkenden Gedanken dringen ihm aus allen Poren. Tod, Todesstrafe. Was habe ich eigentlich bei diesem Idioten zu suchen? Das Zusammensein mit Celia machte mich immer reizbarer. Ich fühlte mich minderwertig, weil ich von einer nutzlosen, fetten Kuh abhing. Ich habe sie häufig schlecht behandelt, damit sie sich immer an ihre ursprüngliche Rangstufe eines Tiers, eines Einzellers erinnert. Mehrmals habe ich sie aus dem Zimmer geworfen, brüllend. Ich fühle mich gut, werde bestimmt bald entlassen. Ich esse viel, schlafe fast den ganzen Tag. Ich verstehe nicht, warum der Arzt eine weitere Röntgenaufnahme verlangt. Am Nachmittag ist er mit besorgtem Gesicht in mein Zimmer gekommen. Ich möchte mit Ihnen sprechen, kein Grund, nervös zu werden. Knötchen, runde Verdickungen, die sich in der Lunge einnisten, vereinzelte Verdickungen, kreisförmig. Es könnte etwas Gutartiges sein, es könnte etwas Bösartiges sein. Ich bin mir sicher, es ist bösartig. Eine Operation hätte meine Pläne, Celia zu ermorden, in Gefahr gebracht. Das war misslich. Aber Celia hatte nur Mitleid mit mir, Krebskranker. Ich wiederhole, ich tat Celia jetzt leid. So habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich würde das Krankenhaus verlassen, würde Celia umbringen und hinterher würde ich zurückkommen, um mich operieren zu lassen. Celia, ich will, dass du mich nach Hause bringst. Ich will dich. Ich will vergessen. Weißt du, Celia, ich habe es dir nie gesagt, Ich liebe dich. Gewiss, ich liebe dich. Mit Haut und Haar. Wir sind nach Hause zurück. Ich und Celia. Vereinzelte Knötchen. Wölfe. Letztlich. Sind Sie sich über Ihre Anschuldigungen eigentlich im Klaren? Ein Ermittlungsbeamter betritt das Zimmer. Er händigt dem Kommissar einen Bogen Papier aus und verschwindet. Der Kommissar liest, ist verärgert, schaut mich an. Angaben zum Vorleben des Rubin Marcondes. Eheliches Kind. Hat bei den Großeltern gelebt, nachdem die Eltern 1977 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kamen. Besuchte Schule und Universität, keine Drogen, war noch nie in einer Anstalt zur Behandlung von Geisteskrankheiten untergebracht. Familienstand verheiratet, keine Kinder, Mietwohnung, arbeitet beim Fernsehen, Spezialitäten aus dem Ofen. Gegen ihn lief bisher noch kein Verfahren. Unterzeichnet Dr. Paolo, Polizeikommissar. Na gut, Kommissar. Vergessen Sie alles, was ich gesagt habe. Und erzählen Sie mir, was ich tun soll, um diesen Schuft wegen Ehebruchs hinter Gitter zu bringen. Ich gehe diese Straße entlang. Ich bin ein Rückwärtsgänger. Ich bin umgefallen. Es gibt keine weitere Runde. Ich bin ein Umfaller. Ich werde Celia nicht umbringen. Ich habe am Zeitungskiosk gegenüber Halt gemacht. Wollte Zigaretten kaufen. Laperwürger tötet sein sechstes Opfer und so weiter und so weiter und so weiter. Ihr völlig zerfetztes Kleid war voller Blut. Und so weiter und so weiter und so weiter. Heftige Blutung an Vagina und Anus. Sie töten... Ich sterbe. Ich wollte einen Kaffee trinken. Ich bin süchtig nach Kaffee, seit meiner Kindheit, wissen Sie. Ich sehe mich also nach einer Bäckerei in dieser Gegend um. So ein Zufall. Ich stehe vor einer Polizeiwache. Ich gehe hinein. Lasse den Kommissar rufen. Ich bin gekommen, um mich freiwillig zu stellen. Ich bin der Laperbürger. Guten Abend. Die Polizei hat soeben die Identität der Leiche einer Frau festgestellt, die tot auf einem unbebauten Grundstück in der Rua Clelia in Lapa aufgefunden worden war. Es handelt sich um Rita Marcondes, Studentin der Psychologie an der Katholischen Universität. Rita wurde von ihrem Ehemann im Institut für Rechtsmedizin identifiziert. Sie ist das sechste Opfer des Lapa-Würgers, der die Bewohner des Viertels in den vergangenen zwei Monaten in Angst und Schrecken versetzt hat. Sehen Sie nun Our Man Flint, USA 1966, 107 Minuten. Regie Daniel Mann mit James Coburn, Lee Jacob, Phyla Golan. This is a confused and frightened world. Ich töte, du stirbst. Von Patricia Melo, aus dem Brasilianischen von Barbara Meschkita. Es sprachen Anne Weber, Axel Milberg, Horst Mendroch, Christoph Maria Herbst, Claudia Mischke und Thomas Anzenhofer. Technische Realisation Gertrud Melcher und Werner Jäger. Regieassistenz Tom Kubli. Regie und Bearbeitung Annette Berger. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2004. Dramaturgie und Redaktion Isabel Platthaus.